Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Mittlerweile ist es 15 Uhr hier an der Moll de la Fusta am Quai des Holzes und die Schiffe laufen aus, Marissa, oder? Was sehen wir? Ja, es ist ein sehr bewegender Moment. Die Schiffe laufen aus. Wir sind hier und unsere ganze Solidarität. Solidarität und mögen die Kräfte unsere Solidarität die Schiffe heil hin und zurück bringen. Dankeschön. Hier eine große Menschenmenge mit sehr vielen Palästina-Fahnen. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus auf hohe See. Die Solidarität ist unglaublich, unheimlich lebhaft. Free Palestine-Rufe. 15 Uhr, Sonntagnachmittag, 31. August. Die Schiffe laufen aus, die kleine Seeflotte in Richtung Gaza setzt sich in Bewegung. Etwa 1000 Leute hier oder mehr. Ist schwer zu überschauen, weil die Menge ist sehr breit und sehr verstreut. Hier an der Moll de la Fusta. Die zieht sich einen halben Kilometer lang im Hafen von Barcelona. Wie gesagt, die Schiffe sind bereit zum Auslaufen. Die Leute verabschieden sich, die Leute umarmen sich. Das Material auf den Schiffen ist verstaut. Proviant natürlich für die Besatzung, aber auch Hilfsgüter für die Leute im Gazastreifen an Bord. Die Schiffe sind wirklich sehr üppig beflaggt mit Palästina-Fahnen. Der Applaus gilt den Leuten, die jetzt an Bord gehen, die diese Reise auf sich nehmen, die ja nicht risikolos ist. Wir wissen, vor Jahren hat die israelische Armee Menschen ermordet, die sich der Küste näherten. Und auch im Juni gab es einen piratenartigen Überfall in internationalen Gewässern auf die Solidaritätsschiffe mit Frau Greta Thunberg an Bord übrigens. Und auch dieses Jahr kann man leider das Schlimmste befürchten. Und umso größer sind die Hoffnungen und auch die Solidarität der Menschen hier im Hafen von Barcelona, dass ein Zeichen gesetzt wird des Widerstands, des gewaltfreien Widerstands natürlich. Die Leute haben keine Waffen und gar nichts. Sie kämpfen einfach nur mit dem Recht auf ihrer Seite. Hier hat sich ein Korridor gebildet. Die Leute gehen an Bord. Nein, eine Frau mit einer Flüchtertüte. Es ist ein Abschied in einem sehr emotiven Zustand. Free, Free Palestine-Rufe und Contrabanda FM, Niemandsland, 91.4 in Barcelona, hier dabei an diesem wirklich heißen Nachmittag am Hafen von Barcelona, am Paseo Colón, an der Moll de la Fusta. Ces canons au bruit étonnant. Pourquoi, pourquoi ces canons pour faire la guerre, mon enfant? Pourquoi, pourquoi plus souvent qu'on ne l'imagine? Faisons-nous la guerre aux gens? Ça fait marcher les usines. Pourquoi, pourquoi ces usines qui n'ont rien qui vaille? Pourquoi, pourquoi ces usines, ça donne aux gens du travail? Pourquoi, pourquoi ce travail dur et fatigant? Pourquoi, pourquoi ce travail, c'est pour gagner l'argent. Pourquoi, pourquoi quoi cet argent est-il donc si bon? Pourquoi, pourquoi cet argent pour acheter des canons? Sonntag, der 31. August 2025. Ich befinde mich hier um kurz nach 12 Uhr mittags an der Mol de la Fusta am Hafen von Barcelona. Es ist eine riesige Menschenmenge hier versammelt. Tausende, die eine Art Abschied begehen der Friedensflotte, die an diesem Nachmittag in Richtung Gaza aufbrechen wird. Die Schiffe liegen hier im Hafen an der Mole und sind natürlich sehr dekorativ und sehr protestiererisch beflaggt mit Palästina-Fahnen, sehr viele. Es sind insgesamt 40 Schiffe sollen hier auslaufen, habe ich gehört. Hier ist eine Bühne aufgebaut, Free Palestine, Global Summit wird hier. Es werden Reden gehalten von den, nehme ich an, den Besatzungsmitgliedern, die hier heute Nachmittag so gegen 3 Uhr auslaufen werden, das Mittelmeer überqueren. Hier spricht eine Frau, die sagt, ihr seid die Wellen, ihr seid der Wind, der uns nach Gaza tragen wird. Sehr poetisch ausgedrückt. Und die Leute applaudieren natürlich. Sie sagt, ich bin eine Anwältin aus Deutschland in den letzten Jahren. Tag für Tag verliere ich einen Teil meiner Seele. Sie sagt, es ist mehr als ein Mensch überhaupt aushalten kann. Es ist ein Völkermord. Es ist ein Völkermord, der uns alle betrifft und der uns allen schadet, der uns allen wehtut. In diesem Moment sind es die Palästinenser, die den höchsten und schrecklichen Preis zahlen für ihre Freiheit, und unsere Regierungen tun nichts, nichts. Eine Frau, eine Anwältin aus Deutschland, sie spricht hier vor der Menge an der Mol de la Fusta. Yo quiero decir algunas palabras, como soy abogada de las leyes y el derecho. Y ayer o el día anterior, sie sagt, sie wird jetzt als Anwältin sprechen. Dado la noticia que Alemania im Namen des Gesetzes und des Rechts de la Unión Europea und a Israel. Sie meint, y también Alemania, die deutsche Regierung hat sich gerade erst gestern gegen Sanktionen gegen Israel ausgesprochen. El tratamiento económico de la Unión Europea y Israel no para. Eso no puede ser. Es una Sie haben die wirtschaftliche, ökonomische Zusammenarbeit mit Israel nicht unterbrochen. Es gibt keine Sanktionen, es gibt nichts. Und das ist ein Skandal. Wir begeben uns auf diese Mission nicht, weil es uns gefällt oder weil es uns Spaß macht, sondern wir tun dies aus der Pflicht heraus, weil unsere Regierungen nicht tun und weil sich niemand von den Regierungen an das internationale Recht hält. Und das ist etwas sehr Wichtiges, was wir machen. Niemals in der Geschichte der Menschheit hat eine Regierung gesagt, wir hören auf, die Menschen zu misshandeln und zu quälen. Es waren immer die Völker, die dies getan haben. Sei es nun Nelson Mandela gewesen, sei es die Segregation, der Rassismus in den Vereinigten Staaten gewesen. Immer waren wir es, das Volk, das sich gewehrt hat und gekämpft hat gegen das Unrecht. Was in der Welt von gestern noch unvereinbar schien, zwei liebevolle Schwestern sind Moskau und Berlin. Und da Berlin mit Moskau das Brot der Freundschaft bricht, weht uns in Berlin wie in Moskau der Wind nicht ins Gesicht. Gesichter voller Leiden, was hat euch so verschönt? Welch Wunder hat die beiden Geschwister ausgesöhnt? Wir hatten nichts ergaben mit Fäusten und Verstand. Wir hatten nichts haben, ein reiches Vaterland. So teilgerechtes Messer und ob die Meute bellt. Ohne Kapitalisten geht es besser, ohne Kapitalisten geht es besser, viel besser in der Welt. Und stöhnten wir am Morgen, hat Moskau nur gelacht. Wer die Macht hat, der hat auch die Sorgen und die Macht. Zwei liebevolle Schwestern sind Moskau und Berlin, vereinen, was noch gestern ganz unvereinbar schien. Dalles möcht so gerne, 9 Kilo wären sein Traum. 2 stramme Sowjetsterne umkreisen uns im Raum. Der erste 50 Kilo, der zweite 10-mal mehr. Die fliegen wie im Spiel so im Weltenraum umher. 2 stramme Sowjetsterne umkreisen uns im Raum. Herr Dalles möchte so gerne, 9 Kilo wären sein Traum. Er träumt von keinem Hündchen, geschweige einem Hund. Er träumt von 18 Pfündchen, geschweige 1000 Pfund. Herr Dalles möchte so gerne, 9 Kilo wären sein Traum. 2 stramme Sowjetsterne umkreisen uns im Raum. Keine 10 Tage ist es nun her, dass wir im Hafen von Barcelona die Gaza-Solidaritätsflotte verabschiedet hatten. Und allein in dieser Zeit hat es wieder Hunderte, vielleicht Tausende von Toten, Verwundeten, Verletzten gegeben. So viel Leid. Israel hat nun gezeigt, was es von solchen Solidaritätsaktionen von friedlichen, solidarischen Menschen hält. Man muss sie bombardieren. Sie seien gefährlich, sagt man in Israel. Das sei Hamas-Solidarität etc. etc. etc. Wir kennen diese Leier. Doch was die Herrschaften in Tel Aviv praktizieren, das kann man nur noch mit dem Begriff Staatsterrorismus bezeichnen. Erst gab es einen Drohnenbeschuss auf die Gaza-Flottille von Tunesien. Dann kam der israelische Luftangriff auf die Hamas-Führung in Katar. Organizers of a Gaza-bound aid flotilla say another one of their ships was attacked by a... Die Junge Welt schreibt hierzu am heutigen 10. September 2025. Es war ein terroristischer Akt. In der Nacht zum Dienstag wurde eines der Hauptboote der humanitären Gaza-Flottille vor dem Hafen von Tunis von einer Drohne getroffen. Zwar seien alle 6 Passagiere wie auch die Besatzungsmitglieder in Sicherheit und unverletzt, doch seien Brandschäden auf dem Hauptdeck und im Lagerraum unter Deck entstanden, heißt es in einer Presseerklärung der Organisation der Global Sumud Flottille. Die rund 50 Boote und Schiffe, auf denen sich auch international bekannte Persönlichkeiten wie Greta Thunberg und Susan Sarandon befinden, sind auf dem Weg nach Gaza, um dort die seit Monaten mit brutaler Gewalt durchgesetzte Hungerblockade Israels zu durchbrechen und Nahrungsmittel und Hilfslieferungen an die ausgezehrte Bevölkerung zu übergeben. Mit an Bord übrigens auch der Enkelsohn von Nelson Mandela. Das tunesische Innenministerium wies die Berichte, das unter portugiesischer Flagge fahrende Family Boat sei von einer Drohne getroffen worden, zurück und unterstellte den Aktivisten, das Feuer durch eine brennende Zigarette oder, Achtung, einen Joint gelegt zu haben. Doch ein von mehreren internationalen Nachrichtenorganisationen verbreitetes und von Al Jazeera verifiziertes Video des Vorfalls zeigt einen großen Brandsatz, der aus der Luft auf das Schiff fällt und dort eine Explosion verursacht. In einer gemeinsamen Erklärung haben jüngst hunderte Parlamentarier weltweit Regierungen aufgefordert, die Sicherheit der Sumud-Flottille auf ihrem Weg nach Gaza zu gewährleisten. Allen ist bewusst, dass Israel in diesem Ausmaß nur handeln konnte und kann, weil es de facto Rückendeckung aus den USA und Unterstützung aus Deutschland erhält, so Özlem Demirel, Europaabgeordnete der Partei Die Linke und eine der Unterzeichnerinnen am Dienstag gegenüber Junge Welt. Ein Drohnenangriff auf ein ziviles Schiff ist illegal, so Demirel unmissverständlich. Da sowohl Portugal als auch Tunesien Unterzeichner des Rom-Statuts sind, könnte der Angriff auf die Flottille ein Kriegsverbrechen im Sinne der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofes darstellen, so auch die Völkerrechtsexpertin Heidi Matthews von der Harvard University gegenüber Al Jazeera. Nachdem die Nachricht des Angriffs die Runde machte, versammelten sich spontan hunderte Menschen im Hafen Sidi Bou Said und äußerten mit Palästina-Flaggen und Gesängen ihre Solidarität mit den Aktivisten. Unterdessen hat Israel am Dienstag ein weiteres Land bombardiert. Nach Angriffen auf ein Wohnviertel in Doha verbreiten sich in den sozialen Medien Aufnahmen mit riesigen Rauchschwaden über der katarischen Hauptstadt. Der Angriff auf den engen US-Verbündeten galt der Hamas-Delegation, die sich zu Gesprächen über den US-Friedensplan für Gaza in der Stadt aufhält, so das israelische Militär. Hamas-Quellen gaben laut Reuters an, dass von der Delegation niemand getötet wurde. Zwar soll die US-Regierung dem israelischen Fernsehsender Channel 12 zufolge grünes Licht für den Angriff gegeben haben, doch übernimmt Israel die volle Verantwortung, heißt es aus Netanyahus Büro. Ein Sprecher des katarischen Außenministeriums hat laut Al Jazeera den feigen Angriff auf die Wohngebäude aufs Schärfste verurteilt. Dieser kriminelle Angriff stellt einen eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Gesetze und Normen dar, so der Sprecher weiter. Seit Beginn des Völkermords in Gaza hat Israel 7 Länder bombardiert: Palästina, Libanon, Syrien, Irak, Jemen, Iran und nun Katar. Sumud ist ein arabisches Wort und bedeutet so viel wie Standhaftigkeit, Beständigkeit. There is a word in Arabic. Sumud. It means steadfast perseverance. Particularly in resistance to the occupation of your homeland. Jaha, Niemandsland, 91 FM, Summer in the City, Barcelona, Contrabanda FM, jaha! Nicht, mit was ihr es zu tun habt.

kennen, futuristisch und kosmopolitisch. Rituelle Klangereignisse. Die dritte prägende Band aus der Gründungsphase des Krautrock waren Ken. Sie entstanden 1968 in Köln. Ihre Mitglieder kamen aus der neuen Musik und dem Free Jazz. Ihr Bassist Holger Tschukai hatte beispielsweise im Rahmen der Darmstädter Ferienkurse bei dem Komponisten Karl-Heinz Stockhausen studiert. Sie alle waren ausgebildete Musiker mit dem Wunsch, diese einstudierte Virtuosität wieder zu verlernen, um etwas völlig Neues zu erschaffen. Am Ende, so sagte einmal der 2017 verstorbene Holger Tschukai zum Autor des Buches Schmalz und Rebellion Jens Balzer im Jahr 2009 in einem Gespräch, Zitat, hat ein Musiker nur zwei Möglichkeiten, entweder die Musikgeschichte zu überbieten oder ganz von vorne anzufangen. Ken haben sich für die zweite Variante entschieden. Ihr erstes Album Monster Movie erschien 1969. Darauf sang der aus den USA stammende bildende Künstler Malcolm Mooney repetitive Mantras, etwa in dem Stück You Do Right. Do right, you do right, do right, you do right, do right, you do right, do right, you do right. I'm in love with my girl, she is away. Men, go to move on, men, you got to move on, men. Es klang wie eine Voodoo-Beschwörung, zu der Holger Tschukai auf seinem Bass unentwegt dieselben zwei Töne spielte und der Schlagzeuger Jacky Liebezeit sein Instrument so monoton und motorisch klingen ließ wie eine Maschine. Wenn du dich in das Leben einer Maschine einfühlen kannst, so Tschukai damals zu Jens Balzer im Gespräch, dann bist du definitiv ein Meister. Kurz nach der Veröffentlichung von Monster Movie verließ Malcolm Mooney die Band. Seine Nachfolger trafen Tschukai und Liebezeit im Mai 1970 vor einem Auftritt im Münchner Club Blow Up in der örtlichen Fußgängerzone. Es handelte sich um den japanischen Straßenmusikanten Damo Suzuki, der dort gerade ein Konzert gab. Vielleicht aber auch nur ein paar Mantras und rituelle Beschwörungen murmelte, je nachdem, welchen von den damals Anwesenden man befragte. Ken und Suzuki arbeiteten 3 Jahre lang zusammen. Sie veröffentlichten 3 stilprägende Alben, Tago Mago, Ege Bamyasi und Future Days. Bei ihren Konzerten bewegte sich Suzuki wie ein Irrwisch zwischen seinen weitgehend unbewegten Mitmusikern hin und her und erzeugte unberechenbare Sprach- und Klangereignisse, mit denen er die anderen Mitglieder der Band dazu brachte, ihre freien Sounds und Spielweisen so weit zu bündeln, dass sie seine Unberechenbarkeit bannen konnten. Man könnte sagen, die ritualistische Musik von Ken hatte in Damo Suzuki ihren perfekten Schamanen gefunden, einen, in den ständig neue Geister fuhren. Umso wachsamer mussten Gitarre, Bass, Schlagzeug und Orgel sein. Ihre Freiheit endete dort, wo sie die Musik gegen Suzukis sprachliche Zentrifugalkräfte verteidigen mussten. Gegen die vielen Stimmen, die aus ihm sangen, sprachen, schrien, hüstelten und röchelten. Ein Beispiel hierfür ist das Stück Aumgen vom Album Tago Mago aus dem Jahr 1971. Aumgen ist das einzige Wort, das Suzuki im Verlauf dieser knapp 20 Minuten dauernden Gruppenimprovisation murrt, brummt und hechelt wie eine magische Formel oder musikalische Beschwörung. Seine Stimme klang dabei so intensiv, als säße das Mikrofon direkt in seiner Luftröhre. Das lag nicht zuletzt an der kunstvollen Art und Weise, mit der Holger Tschukay, der nicht nur als Bassist, sondern auch als Tontechniker und Produzent wirkte, die spontan improvisierten Geräusche im Nachhinein mit seiner Tonbandmaschine zerschnitt und wieder zusammenfügte. Das Technische und das Improvisierte, das Materielle und das Spirituelle wurden hierbei sonderbar ineinander verschränkt. In ähnlicher Weise wie bei Amondyl 2 und Guru Guru, aber noch kalkulierter, kunstvoller und konsequenter wurde die Sprache bei Ken zum Material. Es kam nicht mehr darauf an, was, sondern auf welche Art gesungen wurde und darauf, wie sich das Gesungene mit der musikalischen Begleitung verband, mit einer Begleitung, die letztlich keine mehr war, weil musikalischer Vorder- und Hintergrund miteinander verschmolzen. Kraftwerk mit Maschinenmusik zum internationalen Ruhm. In scheinbar ganz anderer und doch strukturell ähnlicher Weise fand sich die Verwandlung der Sprache in musikalisches Material auch bei der bekanntesten Krautrockband der 70er Jahre, Kraftwerk aus Düsseldorf. Auf ihren ersten drei Alben spielten sie eine rein instrumentale Musik, bei der klassische Instrumente wie Querflöte und Schlagzeug das Klangbild beherrschten. Auf ihrem vierten Album Autobahn aus dem Jahr 1974 entwickelten Kraftwerk dann jenen Sound, der sie international berühmt machen sollte. Sie ersetzten das Schlagzeug durch Sequencer und Rhythmusmaschinen und machten den Synthesizer zum dominanten und ab dem folgenden Album Radioaktivität von 1975 einzigen Instrument. Wie Ken suchten auch Kraftwerk nach einem Bruch mit kulturellen und musikalischen Traditionen. Sie wollten eine futuristische Maschinenmusik erschaffen. In der Zukunft, die sie imaginierten, würden Maschinen die Herrschaft über den Menschen und seine künstlerische Schaffenskraft übernehmen. Sie reduzierten ihre Songtexte auf wenige Satzfragmente, in denen es um die Verheißungen und in späteren Phasen der Bandgeschichte auch um die Risiken technischer Innovation ging. Radioaktivität für dich und mich in all entsteht, heißt es im Titelstück des Albums Radioaktivität. Radioaktivität strahlt Wellen zum Empfangsgerät. Radioaktivität, wenn es um unsere Zukunft geht, Radioaktivität für dich und mich in all entsteht. Bei ihren Konzerten begannen die Mitglieder von Kraftwerk, sich als Roboter zu inszenieren. Sie standen steif auf der Bühne und bewegten sich ruckartig in einem auf wenige Bewegungen reduzierten Repertoire. Ähnlich steif präsentierten sie sich auch sprachlich, etwa in dem Lied »Die Roboter«, von dem 1978 erschienenen Album »Die Menschmaschine«. »Wir laden unsere Batterie, jetzt sind wir voller Energie. Wir sind die Roboter, wir sind die Roboter. Wir funktionieren Automatik, jetzt wollen wir tanzen, Mechanik. Wir sind die Roboter, wir sind die Roboter.« Wir laden unsere Batterie, jetzt sind wir voller Energie. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Insbesondere in den USA erzielte die Band große Erfolge, wohl auch, weil das Bild der unheimlich unbeweglichen Deutschen in Kombination mit Begriffen wie Autobahn, die man dort vor allem aus Hollywood-Filmen mit Nazis kannte, beim Publikum ein wohliges Gruseln erzeugte. So verband sich der musikalische Futurismus bei Kraftwerk mit der Beschwörung der deutschen Kultur oder jedenfalls jener Klischees, die man im englischsprachigen Ausland damit verband. Autobahn und VW Käfer, aber auch der expressionistische Futurismus aus dem Metropolis-Film von Fritz Lang. Dass Kraftwerk die erste deutsche singende Band war, die internationale Bedeutung erlangte, lag zweifellos auch daran, dass ihre Musik, ihre Inszenierung, ihr Habitus und ihre Sprache bei einem internationalen Publikum einen ebenso futuristischen wie typisch deutschen Eindruck erweckten. Wobei man nur mutmaßen kann, inwieweit das Publikum dieses Typische als Karikatur erkannte. Man hat es hier gewissermaßen mit einer Umkehrung jenes Exotismus zu tun, der die deutsche Popmusik in den 1950er und auch noch in den 60er Jahren beherrscht hatte. Auf britische und US-amerikanische Hörerinnen und Hörer wirkten Kraftwerk so exotisch und nationaltypisch, wie zuvor Vico Toriani und Katharina Valente auf das deutsche Publikum gewirkt hatten. Jetzt wollen wir tanzen, Mechanik. Wir sind die Roboter. Im englischsprachigen Ausland wurden Gruppen wie Kraftwerk, Ken und Tangerine Dream jedenfalls bald schon als Inbegriff der deutschen Musik angesehen und als Speerspitze der internationalen Pop-Avantgarde. Mithin als Zeichen dafür, dass diese Pop-Avantgarde sich plötzlich auch in Ländern entwickeln kann, die, wie Westdeutschland bis in die 70er Jahre, als musikalisch unterentwickelte Popkulturprovinz angesehen wurden. Zu den größten Bewunderern des Krautrock gehörte David Bowie, der unter anderem wegen der inspirierenden Kräfte dieser Musik Mitte der 70er Jahre nach West-Berlin zog und dort die Alben Low, Heroes und zum Teil Lodger aufnahm. Am Beispiel von Bowie lässt sich aber auch zeigen, dass die Bedeutung des Krautrock im Englisch- und zum Teil auch französischsprachigen Ausland weit höher eingeschätzt wurde als in seinem Heimatland. Zu internationalem Ruhm gelangten die Krautrock-Bands erst auf dem Umweg über Erfolge in Großbritannien und den USA. In Deutschland blieben sie auch danach noch weithin unbekannt. 1997 war David Bowie zu Gast in der TV-Show »Wetten, dass« und wurde von Thomas Gottschalk nach seiner Beziehung zu Deutschland befragt. Er antwortete, dass er ein großer Bewunderer von Kraftwerk, Harmonia und Neu gewesen sei und erntete dafür von dem neben ihm auf der Couch sitzenden Schauspieler Till Schweiger ratlose Blicke. Daraufhin fragte Thomas Gottschalk ins Publikum, wer denn die Band Harmonia kenne. Schwacher Applaus. Und wie ist es mit der Band Neu? Nach einem Moment des Schweigens meldet sich unter den etwa 10.000 Menschen im Saal genau einer. David Bowie freute sich. Es gibt immerhin einen Deutschen, der Neu kennt. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Sie hörten aus dem Buch Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache von Jens Balzer, das Kapitel Wir sind die Roboter, der Krautrock der 1970er Jahre, futuristisch und kosmopolitisch. Eine Niemandsland-Produktion 2025. Das Buch Schmalz und Rebellion von Jens Balzer ist im Jahr 2022 im Duden Verlag Berlin erschienen. Niemandsland-Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 299. Pueblo de España en pie. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión. Spanienkämpferinnen. Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939. Auf verborgenen Pfaden. Allenfalls sowjetische Frauen kamen mit Unterstützung ihrer Regierung nach Spanien, während auch in demokratischen Ländern die Rekrutierung von Freiwilligen mehr oder weniger verdeckt erfolgte, war sie in autoritär regierten Ländern streng geheim. Länder wie Großbritannien, Frankreich oder die USA beriefen sich auf das Nicht-Interventionsabkommen, um Spanien-Freiwillige an ihrem Einsatz zu hindern. Von Österreich, Deutschland, Italien oder Polen aus war schon der Versuch, Richtung Spanien aufzubrechen, höchst gefährlich. Spanienkomitees und geheime Netzwerke schleusten die Freiwilligen nach Paris. Wenige konnten so unbehelligt und vergleichsweise bequem reisen wie die Österreicherin Annie Edel. Dafür benötigte sie allerdings mehrere Anläufe. Dreimal fuhr sie insgesamt nach Paris, bis sie selbst nach Spanien weiter konnte. Zum ersten Mal war sie mit ihrem Mann Emanuel Edel unter dem Vorwand der Hochzeitsreise nach Paris gefahren, damit dieser am nächsten Tag nach Spanien weiter konnte. Das zweite Mal schob Annie Edel einen Besuch bei der Weltausstellung vor, um selbst nach Spanien zu gelangen. Doch erst der dritte Versuch im Oktober 1937 gelang und sie wurde per Zug weiter Richtung Spanien geschickt. Die Anreise der Polin Lisa Holländer, damals noch unter ihrem Mädchennamen Namiot, zeigt im Gegensatz dazu, wie beschwerlich und gefährlich der Weg für viele war. Die Kommunistin jüdischer Abstammung, nach mehreren Verhaftungen abermals von der polnischen Polizei gesucht, hatte keinen Reisepass und konnte auch keinen beantragen. Geführt von einem Schmuggler machte sie sich gemeinsam mit ein paar anderen Freiwilligen von Lodz nach Paris auf. Sie fuhren mit dem Zug nach Katowice. Von dort ging es zu Fuß über die polnisch-deutsche Grenze, dann weiter mit dem Zug über Berlin, der Gestapo am Bahnhof ausweichend, nach Köln. Die Gruppe reiste weiter nach Aachen und von dort ging es zu Fuß bis ins 200 Kilometer entfernte französische Valenciennes. In Frankreich half eine jüdische Familie Lisa und zwei anderen Frauen. Sie bekamen nicht nur zu essen, sondern ein ganz besonderer Luxus, sie durften auch ein Vollbad nehmen. Über Lille, wo ihnen die jüdische Gemeinde Fahrkarten nach Paris schenkte, gelangten sie schließlich in die französische Hauptstadt. Wie groß war Holländers Entsetzen, als ihr die Organisation der Interbrigaden in Paris mitteilte, sie möge gleich wieder nach Hause zurückkehren. Kann ich gleich ins polnische Konsulat gehen und mich dort festnehmen lassen, erklärte sie ihnen. Hintergrund dieser Abweisung war wohl der Konflikt zwischen der Komintern und der polnischen KP, die als von Spionen unterwandert galt. Da schien es sicherer, die junge Frau ohne Papiere wieder wegzuschicken. Doch Lisa Holländer blieb beharrlich. Eine Heimkehr war unmöglich und sie durfte dann nach einigen Tagen doch mit nach Spanien. Auch die Frauen, die in den Transportorganisationen arbeiteten, gingen ein hohes Risiko ein. Die Österreicherin Mela Ernst war die Spezialistin für verbotene Wege nach Spanien. Die erfahrene, mehrfach verhaftete Kommunistin und Widerstandskämpferin gegen den Austrofaschismus war die KPÖ-Verbindungsfrau in Chur für die österreichischen Freiwilligen, die über die Schweiz nach Spanien wollten. Nachdem die Organisation in Wien aufgeflogen war, wurde auch Mela Ernst, die unter dem Namen Emma Bachmeier tätig war, enttarnt. Da nahm die 44-Jährige selbst den Weg, den sie zuvor hunderten Freiwilligen gewiesen hatte, und ging nach Spanien. Im Dezember 1937 kam sie, diesmal unter dem Namen Melita Gruber, in Albacete an und trat in den Sanitätsdienst der internationalen Brigaden ein. Die wichtigste Station auf dem Weg nach Spanien war Paris. Wer einmal dort angekommen und von den internationalen Brigaden angenommen worden war, konnte aufatmen. Die Weiterfahrt von dort ist vielen dann als Abenteuer in guter Erinnerung geblieben. Die Österreicherin Gundel Steinmetz wurde von Paris nach Marseille weitergeschickt, wo man uns in einer von der Spanischen Republik konfiszierten Luxusjacht unterbrachte. Einen solchen Prunk habe ich noch nie vorher und niemals später gesehen. Ihre Landsfrau Annie Edel traf an der französisch-spanischen Grenze auf den legendären Schweizer Freiwilligen Otto Brunner und dessen Frau Philomena Brunner-Schelling. Nach einer schweren Gesichts- und Brustverletzung an der Front von Madrid hatte sich Brunner, der sich als großer Haudegen Ruhm erworben hatte, in Frankreich erholt und kehrte gerade nach Spanien zurück. Er wurde von einem anderen Schweizer in dessen Privatauto chauffiert. Annie Edel durfte mitfahren. Selbst für die Polin Lisa Holländer, deren Weg bis in die französische Hauptstadt besonders mühevoll war, begann ab Paris die schönste Reise, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Zunächst fuhr sie mit einer Gruppe Interbrigadisten nach Toulouse. Noch 50 Jahre später erinnerte sie sich an das wunderbare Speiseeis, das sie unterwegs bekommen hatte, und an ihren ersten wackeligen Flug nach Barcelona. Viele Freiwillige durften, wie sie, von Frankreich nach Spanien zum ersten Mal in ihrem Leben mit einem Flugzeug reisen. Das war keineswegs ungefährlich, denn es waren zumeist alte Maschinen. Die größte Entfernung hatten die Australier zurückzulegen. Am 24. Oktober 1936 lief das Schiff der vier Krankenschwestern Mary Lawson, May McFarlane, Una Wilson und Agnes Hodgson aus Sydney aus. Am Kai verabschiedeten sich Arbeiter singend von den künftigen Heldinnen. Mehr als einen Monat waren sie unterwegs, zuerst bis Marseille, von dort mit dem Zug bis Barcelona. Am 1. Dezember kamen sie dort erschöpft an. Nach der feierlichen Verabschiedung zu Hause, verschiedenen Veranstaltungen ihnen zu Ehren unterwegs, erhofften die Australierinnen sich zumindest einen ordentlichen Empfang. Vergeblich. Es erwartete sie nur Chaos, mucha confusión, wie die Krankenschwester Agnes Hodgson in ihrem Tagebuch notierte. Niemand war auf ihre Ankunft vorbereitet gewesen. Zweites Kapitel: Endlich in Spanien. Für die vielen Frauen, die daheim unter Verfolgung gelitten hatten und dann oft eine lange, gefährliche Anreise auf sich nehmen mussten, war die Ankunft in Spanien wie eine Befreiung, eine Rückkehr ins Leben. In Barcelona wurde es mir warm ums Herz. Man war plötzlich bei den Genossen, bei der Arbeitermacht, beschreibt Lisa Holländer ihre Gefühle, als sie endlich in Spanien ankam. Und Volksmassen unter Waffen, das war unser Traum. In Polen waren doch unsere einzigen Waffen gegen die Polizei die Steine, die wir erst aus dem Pflaster reißen mussten. Besonders das Ambiente im revolutionären, wohlhabenden Barcelona ist den Interbrigadistinnen in Erinnerung geblieben. Alle Geschäfte waren voll mit den schönsten Sachen, erinnerte sich Annie Edel im Interview. Auch Marie Langer hatte sich eine Stadt im Krieg anders vorgestellt. Wir kamen in Spanien an, ohne zu verstehen, was los war, schrieb sie in ihren Erinnerungen. Weder vorher noch nachher habe ich eine so fröhliche, ausgelassene Stadt wie Barcelona gesehen. Auf allen Straßen Musik, Plakate und Parolen. Doch auch in dieser lebenslustigen Stadt hieß es, auf der Hut zu sein. Die Kommunisten fühlten sich ständig von Spionen umgeben und die österreichische Kommunistin Marie Langer hätte fast ernsthafte Probleme bekommen. Sie wollte der katalanischen Partei beitreten. In ihren Memoiren rekonstruiert sie den Dialog im Büro der PSUC. »Dein Parteiausweis, Genossin?« »Habe ich nicht.« »Das ist nicht möglich. Sie müssen doch einen Parteiausweis haben.« »In Österreich ist die kommunistische Partei im Untergrund. Ich habe meinen Parteiausweis vor einem Jahr verbrannt.« »Sie haben ihn verbrannt?« »Ja, verbrannt.« »Und Sie sagen, Sie wollen in die Partei eintreten?« »Ja.« »Kommen Sie morgen wieder.« Sie versuchte es mehrere Tage erfolglos. Erst später erfuhr sie, dass sie, als sie schon an der Front im Einsatz war, als Spionin gesucht worden war. Ein österreichischer Genosse hatte das Missverständnis schließlich aufgeklärt. Während die Anreise der Europäerinnen meist unter bescheidenen, gefährlichen Umständen erfolgte, gestaltete sich die Ankunft der Amerikanerinnen weit pompöser. Die Krankenschwester Frederica Martin erinnerte sich in einem Zeitungsartikel an das Bild, das die US-Amerikaner am 28. Januar 1937 bei ihrer Ankunft in Spanien geboten hatten. Die amerikanischen Flaggen wehten von den vier Krankenwagen und den Lastwagen, die mit medizinischer Ausrüstung für ein 75-Betten-Spital beladen waren. »Wir waren so romantisch, als wir uns auf die Reise machten. Wir sahen aus wie eine bedeutende Truppe, so elegant. Die Leute auf den Feldern hörten auf zu arbeiten. Sie konnten ihren Augen nicht trauen. Sie dachten, wir wären die Vorzeichen einer offiziellen Unterstützung durch die US-Regierung. Zu unserer Schande waren wir niemals in der Lage, die Regierung dazu zu bringen.« Von diesem Hochgefühl der ersten Stunden, von der Freude über den Jubel der spanischen Bevölkerung, über die ausländischen Helferinnen, zehrten die Frauen dann später. Von Barcelona aus ging es für die meisten zunächst in die Provinzstadt Albacete, die Basis der internationalen Brigaden, und von dort weiter in die verschiedenen Einsatzorte an der Front oder im Hinterland. Im mühevollen, oft furchtbaren Kriegsalltag mussten die Frauen sich in Erinnerung rufen, warum sie gekommen waren, zum Beispiel auch die Wienerin Lisa Gavritsch. Sie hat für ihre Tochter ihr Leben niedergeschrieben, um dieser zu erklären, warum sie sie zurückgelassen hatte, als sie nach Spanien zog. Auch wenn manches aus diesen später als Buch veröffentlichten Erinnerungen heute pathetisch anmutet, gelingt es Gavritsch doch immer wieder, die Stimmung und Gefühle, die damals viele mit ihr teilten, zu vermitteln, so auch den Grund, nach Spanien zu ziehen. Weil alles, was in Spanien geschah, für jeden geschah und jeder für das, was dort geschah, verantwortlich war. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 299. Literaturhinweis. Ich las ein Kapitel aus dem Buch »Spanienkämpferinnen« von René Lukschitz. Das Buch ist im Jahr 2012 im Litverlag GmbH und Co. KG Wien erschienen. Eine Niemandsland-Produktion 2025. No pasarán. Pasaremos. Diesen Text auf eine Melodie von Franz Josef Degenhardt habe ich 1990 geschrieben. Vor 21 Jahren, 11 Jahre später, das folgende Lied. Ich ess wie du das ungereifte Obst, die Erdbeeren und die Kirschen. Im Dezember, das Kind kommt in die Schule im August und nicht wie du und ich noch im September. Ich schau schon nicht mehr nach den Dingen, sondern nach den Markennamen in den

Dagegen nehmen sich die notorisch wirkungslosen offenen Briefe, die derzeit eine Renaissance erleben, harmlos aus. Nicht so Ausladung, Aussperrung und Ausgrenzung machen sie doch die betroffenen Künstler haftbar für die Politik der Regierungen ihrer Herkunftsstaaten. Wem es an die Nieren geht, dass Russland Krieg gegen die Ukraine führt, verlangt die Verbannung russischer Künstler, solange diese sich nicht, Achtung, glaubwürdig distanzieren. Das muss man sich mal reinziehen. Wer nach dem 7. Oktober 2023 erschüttert war, mit welchem Gleichmut vielerorts auf die gemordeten israelischen Zivilisten geblickt wurde, fordert das Canceling von Palästinensern. Wer entsetzt ist, wie die IDF fortgesetzt palästinensische Zivilisten aushungert und massakriert, fordert die Ausgrenzung israelischer Akteure in Kultur, Wissenschaft und Sport. In allen diesen Fällen werden Individuen für Taten verantwortlich gemacht, auf die sie wenig bis keinen Einfluss haben. Es sind Fälle von Sippenhaftung und Kollektivbestrafung, im Kern vormoderne Formen der Vergeltung, gemeint als Gesten der rechten Gesinnung. Schon prinzipiell gilt, wer für sich selbst Meinungsfreiheit einfordert, darf nicht Bekennungszwang ausüben, ohne doppelte Standards anzulegen. Zudem betreibt, wer Staatsangehörige mit der Politik ihres Staates identifiziert, das Geschäft von dessen Regierung. Wenn man die Regierung Netanjahus mit allen jüdischen Israelis unabhängig ihrer politischen Haltung praktisch gleichsetzt, ist man schon sehr nah dran am Antisemitismus. Oder man kann direkt sagen, das ist Antisemitismus. Die Mehrheit stellt sich gegen den Krieg und die Vertreibung der Palästinenser in Gaza. Auch Lahav Shani stellt sich gegen dieses Vorgehen. Diese Leute zu bestrafen, ungeachtet der Frage des Antisemitismus, ist einfach moralisch falsch. So kommentierte der Historiker Meron Mendel zu Recht den Fall Shani. Niemand wird ernstlich erwarten, dass auch nur eine Bombe weniger auf Gaza oder Kiew fällt, weil Shani nicht in Gent und der Russe Valeri Gergiev nicht in München dirigiert. Stattdessen verstärkt es Isolation und Agonie der kritischen Kräfte in beiden Ländern. Wer also heute dem irischen Staatsfernsehen RTE und dem Festival von Flandern applaudiert, darf sich nicht beklagen, wenn er selbst mit Leuten in einen Sack gesteckt wird, mit denen er nichts zu schaffen hat. Er darf sich auch nicht wundern, wenn sich an den Zuständen, die er bekämpfen will, wenig ändert. Aber manche lieben es offenbar, sich ins eigene Knie zu schießen. Es knallt so schön. Deutschland, ein Land im Niedergang. Bei der Deutschen Bahn sind keine 60% der Züge pünktlich. Berlin. Wie die Bahn am Freitag bekannt gab, betrug die betriebliche Pünktlichkeit bei ICE und IC-Zügen 59,6%. 89,2% der Züge im Regionalverkehr waren dagegen pünktlich. Zur Begründung verwies die Bahn auf ihre weiterhin vorhandenen zahlreichen Baustellen. Zudem sollen Brandanschläge bei Duisburg den Bahnverkehr zu Monatsbeginn stark beeinträchtigt haben, was sich wegen der Menge an betroffenen Zügen bundesweit ausgewirkt habe, hieß es. Züge gelten für den Konzern als pünktlich, solange sie weniger als 6 Minuten Verspätung haben. Im Juli betrug der Wert im Fernverkehr noch 56,1%. Im August 2024 waren es 60,6%. Verkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU will am 22. September seine Reformpläne für die Deutsche Bahn vorstellen. Thema Dritter Weltkrieg. Außenamt bestellt russischen Botschafter ein. Berlin. Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch mutmaßlich russische Drohnen hat das Auswärtige Amt am Freitag den russischen Botschafter einbestellt. Das Agieren des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei gefährlich und inakzeptabel, teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit. Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU hat am Mittwoch erklärt, dass er die Verletzung des politischen Luftraums nicht für ein Versehen halte. Er sehe darin eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa. Merz sprach auch von einer neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen. Jo, family, your ears are listening to music, because on tonight's show you are not listening to the one, but the only 91.4 Niemandsland, the great, the best, the contraband. Thema Monarchie und Alltag, Kaisertum in Deutschland. Es gibt eine Kaiserstatue neben der Bomberstatue in München. Die wurde am Wochenende enthüllt. München. Vor der Münchner Allianz Arena ist ein Denkmal zu Ehren des früheren Fußballnationaltrainers und langjährigen Spielers des FC Bayern München, Franz Beckenbauer, enthüllt worden. Es zeigt den deutschen Fußballkaiser im Sportdress mit Ball am Fuß. Der Vereinspräsident Herbert Hainer sagte in seiner Rede, das Denkmal sei ein Stück DNA des FC Bayern in Bronze gegossen. Das Leben ist vergänglich, der Fußball ist vergänglich, aber Legenden bleiben. Auf der zum Stadion führenden Esplanade steht die Statue nun nur ein paar Meter neben der von Deutschlands Topstürmer Gerd Müller. Der 2021 im Alter von 75 Jahren verstorbene Bomber Müller spielte einst beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft erfolgreich zusammen mit Beckenbauer. Dieser wäre am Donnerstag 80 Jahre alt geworden. Thema Dritter Weltkrieg 2. Mobil gegen Mobilmachung. Friedenspolitik. Noch sind Proteste und Widerstand gegen Krieg und Aufrüstung vielfach gestückelt. Aber an vielen Orten tut sich etwas. Ein Zusammenführen ist möglich, schreibt Herr Arnold Schölzel am heutigen 13. September in der Jungen Welt. Ich zitiere. An diesem Sonnabend beginnt um 14 Uhr in Berlin am Brandenburger Tor die Kundgebung Stopp den Völkermord in Gaza, keine Waffen in Kriegsgebiete, Frieden statt Wettrüsten. Sie ist der Auftakt zu einer Reihe von Demonstrationen an vielen Orten der Bundesrepublik in den kommenden Wochen, die am 3. Oktober in den beiden Großkundgebungen in Berlin und Stuttgart ihren größten Umfang erreichen sollen. Ist die Friedensbewegung wieder da? Am 7. September registrierte die Initiative Nie wieder Krieg die Waffen nieder, die schon vor einem knappen Jahr am 3. Oktober 2024 mehr als 40.000 Menschen zur Großdemonstration in Berlin gebracht hatte, 77.717 Unterschriften unter den Berliner Appell, der sich gegen die ab 2026 geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland richtet. Noch zu wenig, denn er hat an Gültigkeit nichts eingebüßt. Im Gegenteil zur Erinnerung, wenige Tage bevor der am 23. Februar gewählte Bundestag zusammentrat, wurde am 18. März im abgewählten Parlament die Lockerung der Schuldenbremse für Kreditaufnahmen zur Aufrüstung von 512 Abgeordneten aus CDU, CSU, SPD, Bündnis 90, die Grünen sowie FDP und AfD durchgepeitscht. Seit dem Beginn des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 hat kein deutsches Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit Kriegskredite in diesem Umfang bewilligt. Das zugleich auf den Weg gebrachte Sondervermögen für die Sanierung der Infrastruktur ist Garnitur. Das Hochfahren der deutschen Rüstungsindustrie durch Staatsverschuldung hat bisher nicht das Wirtschaftswachstum, sondern nur die Aktienkurse der deutschen Waffenschmieden nach oben getrieben. Im Juni 2025 verpflichtete sich die Bundesregierung auf dem NATO-Gipfel in Den Haag zudem, insgesamt 5% des Bruttoinlandsprodukts für das Militär aufzuwenden. Das bedeutet eine Aufstockung des Bundeswehretats auf weit über 200 Milliarden Euro, fast die Hälfte des heutigen Bundeshaushalts. Der Präsident des IFO-Instituts München, Clemens Füst, hatte bereits im Februar 2024 erläutert, worum es dabei sozial, es lässt sich auch sagen, im Klassenkampf geht. Kanonen und Butter, das wäre schön, wenn das ginge, aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht, sondern Kanonen ohne Butter. Der Sozialstaat werde weiterfinanziert, aber er wird kleiner ausfallen. Die schuldenfinanzierte Aufblähung des Rüstungssektors verbindet die seit Mai amtierende Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD nicht anders als die abgehalfterte Ampel mit dem Versuch, die Gesellschaft umfassend kriegstüchtig zu machen. Der reaktionär-militaristische Staatsumbau und polizeiliches Einprügeln auf Kriegsgegner, verschärfte Repression überhaupt, stehen dabei oben an. Hunderte Bürgermeister und Landräte wurden, wie im August mitgeteilt wurde, von Bundeswehroffizieren aufgesucht, um über Kriegsvorbereitungen zu beraten. Grundlage ist der geheime Operationsplan Deutschland, für dessen Durchsetzung im April 2024 das operative Führungskommando der Bundeswehr gebildet wurde. Am 9. April 2025 fand in Berlin dessen Aufstellungsappell statt. Zum Umbau von Staat und Gesellschaft gehört auch die seit längerem laufende Militarisierung des Gesundheitswesens. Am Donnerstag startete die Organisation Internationaler Ärzte und Ärztinnen für die Verhütung des Atomkriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung, IPPNW, dagegen eine Kampagne. Wichtiger Bestandteil ist die Erklärung für ein ziviles Gesundheitswesen, zu der sich Beschäftigte aus Gesundheitsberufen öffentlich bekennen können. Sie beginnt mit den Worten: Die Prävention von Kriegen, ob konventionell oder nuklear, ist die beste Medizin. Ich halte alle Maßnahmen und Vorkehrungen für gefährlich, die auf das Verhalten im Kriegsfall vorbereiten sollen. Nur kriegspräventive Maßnahmen kann ich vertreten. Ich lehne deshalb als Beschäftigter und Beschäftigte im Gesundheitswesen jede Schulung oder Fortbildung in Kriegsmedizin ab und werde mich daran nicht aktiv beteiligen. Auf Verweigerung, wenn auch oft nur passive, stößt die Kriegspolitik immer wieder in der Bevölkerung. Im März platzte zum Beispiel dem Chef des Bundeswehrlandeskommandos Baden-Württemberg, Kapitän zur See Michael Gies, der Kragen. Wahnsinnig viele Bevölkerungsteile seien völlig in der Friedensdividende verhaftet. Sie sollten endlich von der Vollkaskodenke wegkommen. Im Juni ergab allerdings eine Forsa-Umfrage für RTL NTV, dass angeblich 70% für die geplante Erhöhung der Rüstungsausgaben sind. Auch die Wiederherstellung der Wehrpflicht befürwortet in Umfragen regelmäßig eine Mehrheit, allerdings nicht in den Jahrgängen bis 49 Jahre. Wer für den Berliner Appell Unterschriften sammelt, bewegt sich in einem entsprechend schwierigen Umfeld. Dabei lenkt schon dessen Überschrift den Blick auf den entscheidenden Punkt: gegen neue Mittelstreckenraketen und für eine friedliche Welt. Sein Inhalt macht die Gefährlichkeit der Lage heute so deutlich wie vor einem Jahr. Wir leben im gefährlichsten Jahrzehnt seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Gefahr, in einen atomaren Abgrund zu taumeln oder durch einen konventionellen Krieg umzukommen, ist real. Bis zum 3. Oktober finden an vielen Orten Friedensaktionen statt. Hier seien nur die Kundgebungen am 20. September in Grafenwöhr, einem voraussichtlichen Stationierungsort für neue US-Raketen, und die in Berlin am 27. September All Eyes on Gaza, Stopp den Genozid genannt. Die Daten besagen, noch sind die deutschen Kriegsgegner nicht koordiniert. Der 3. Oktober sollte zeigen, es geht. Die Friedensbewegung ist wieder da. Unser Land. Ob ich es liebe, weiß ich nicht. Ich lebe hier und lebe gern, nur weil die anderen Vaterländer auch bloß Vaterländer sind. Die sind trotz allem ziemlich fremd und sind trotz allem ziemlich fern. Und weil geschrien habe ich hier in diesem Land, nicht nur als Kind. Hineingeschrien in dieses Land, wo alles lautlos funktioniert. Die Überwachung und Verwaltung, Todesschuss und Zugverkehr. Und wo das Schreien aus Beton und aus Baracken nicht mehr stört. Und wo auch alles seinen Preis hat. Und der Preis steigt immer mehr. Und wo die alten Herren neu in alter Phalanx aufgestellt mit neuen alten Herren laut nach alten neuen Märkten schreien. Von ihrem Großkotz Deutschland zwischen Maas und Memel, Etsch und Belt. Ist ihnen bloß der Rest geblieben zwischen Elbe, Alpen, Rhein. Dies Land ist unser Land, so wie es ist, so wie es kommt, so wie es war. Dies Land ist unser Land, und wie es kommt, so ist es nicht, wie es mal war. Der ist an einem Tag durchfahren,

Laut Bürgermeister Golboni von der regierenden PSSC hat der Plan Endressa zum Ziel, Verstöße gegen das Zusammenleben in der Stadt zu sanktionieren, wenn es nicht klappt. Es geht darum, den öffentlichen Raum der Stadt durch Regeln sauber und konfliktfrei zu halten. Die geahndeten Verstöße sind hauptsächlich Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, auf Wegen und Plätzen, fahrlässige Benutzung von Elektrorollern und Fahrrädern bzw. Verstöße gegen die Verkehrsordnung, drittens falsches Parken von Motorrädern auf Gehwegen, viertens Urinieren und Notdurft verrichten in der Öffentlichkeit, das gibt es auch, dann viel sogar, wenn die Touristen halt zu 8 Leuten an der Ecke stehen und es heißt jetzt raus zum Strollen. Dann Verstöße gegen Lärmschutz, illegaler Straßenverkauf von Getränken und Souvenirs und schließlich unautorisiertes Abladen von Bauschuttsäcken, Abstellen von Möbeln und vieles, vieles mehr. Auch das freie Laufenlassen von Hunden auf Spielplätzen, in Parks und so weiter wird bestraft. Allein im ersten Trimester 2025 gab es laut Aussagen des Rathauses 25.000 Strafgeldbescheide wegen der oben genannten Verstöße. Auch das nicht autorisierte Aufhängen von Plakaten und Werbezetteln sowie natürlich das Besprühen mit Farbe von Wänden und Türen fällt unter den Plan Endressa, Ordnung schaffen auf Spanisch, poner orden. Der stellvertretende Bürgermeister, Teniente für Ökonomie und Finanzamt Jordi Valls, betont, dass der Plan Endressa zu den Prioritäten des Rathauses gehört. Der öffentliche Raum demokratisiere die Stadt, denn es geht um Sicherheit und Sauberkeit. Strafgelder seien sehr effektiv, denn laut Statistik wisse man, dass Wiederholungsverstöße sehr selten seien, fast so gut wie bei Null lägen. Thema Gaza-Flotte verlässt den Hafen von Barcelona. Am vergangenen Sonntag, dem 31. August, liefen von der Mol de la Fusta im Hafen von Barcelona über 20 Schiffe in Richtung Palästina aus. Es handelt sich um die Solidaritätsflotte mit Gaza in Palästina, wo die israelische Armee einen brutalen Vernichtungskrieg gegen die palästinensische Widerstandsmiliz der islamistischen Hamas führt und wo die palästinensische Zivilbevölkerung unter den Bombardierungen und dem Mangel an Lebensmitteln unsägliches Leid erleben muss. Auch aus anderen Mittelmeerhäfen liefen an diesem Nachmittag Schiffe in Richtung Gaza aus, die zur Solidaritätsflotte gehören, etwa aus Sizilien, Tunis und Griechenland. Über 5000 Personen verabschiedeten die Schiffe mit Liedern, Sprechchören und Solidaritätsparolen für ein freies Palästina am Hafen. Wir hatten eingangs darüber berichtet. Die Flotte will versuchen, die von Israel verhängte Blockade zu Wasser und zu Lande zu durchbrechen und der notleidenden Zivilbevölkerung Hilfsgüter, Medikamente und Lebensmittel zu bringen. Unter den Reisenden der Soli-Flotte befinden sich zahlreiche Prominente, wie die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Ex-Bürgermeisterin Barcelonas Ada Colau. Inzwischen, während Sie diese Barcelona-Nachrichten hören, haben die Ereignisse der Global Sumut-Flotte ihren Lauf genommen. Wir wissen, dass israelisches Militär die Flotte in internationalen Gewässern mit Drohnen bombardiert hat. Der Angriff auf die Friedensflotte in Tunis deutet klar in die Richtung einer Operation des israelischen Geheimdienstes bzw. gedungener Attentäter. Zynisch, was die tunesische Regierung dazu sagt. Die hätten wohl einen Joint an Bord geraucht. Haha. Aufschrei der westlichen Wertegemeinschaft und Wertepriester von Ursula bis Baerbock nicht existent. Spanien ist im Moment wohl das einzige Land, das hier klare Position bezieht und diesen Angriff als terroristischen Akt verurteilt. Thema Kultur ist die Antwort. Als Antwort auf die drohende Barbarei durch das Erstarken faschistischer Ideen und Bewegungen setzt Barcelonas Bürgermeister Jaume Collboni von der PSSC auf Diplomatie zwischen den wichtigsten Großstädten auf internationaler Ebene. Barcelona hat ja bereits, wie gesagt, das ist nichts Neues, eine lange Tradition im Kampf für die demokratischen und Menschenrechte auf internationaler Ebene. Etwa das Netz der Eurocities oder die Union para el Mediterráneo, die Union für das Mittelmeer. Im November findet das Treffen dieser Organisation in Barcelona statt. Seit Wochen praktiziert das Rathaus schon eine Art Reisediplomatie, etwa eine Reise einer Delegation nach Amman in Jordanien, um Projekte der UNRWA, dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, zu besuchen. Die Gefahren, die Colboni sieht und bekämpfen will, sind Intoleranz gegen LGTB und den Abbau von demokratischen Rechten. Auch das Leugnen des Klimawandels ist hier ein Punkt auf der Themenliste. Weiter standen auf dem Programm der Städtediplomatie etwa der Kongress European Cities und Global Challenges oder der Smart City Kongress. Im Dezember dieses Jahres wird die Stadt Barcelona als Gaststadt auf der Buchmesse in Guadalajara in Mexiko eine herausragende Rolle spielen. Wenige Tage nach den Mercé-Festen hier in Barcelona wird die Stadt der Sitz von Mondiacult sein, ein Gipfeltreffen über Kulturpolitik, an dem Kulturminister aus allen Ländern der Welt teilnehmen werden. Dies unter der Schirmherrschaft der UNESCO. Nach dem gescheiterten Versuch, Bethlehem und Ramallah zu besuchen, was von der israelischen Regierung verboten wurde, ist klar, dass Kulturpolitik auf internationaler Ebene ihre Grenzen hat. Die militärische Gewalt und die Unkultur. Anda sedang mendengarkan Niemandsland, sebuah radio show di Jerman tentang sejarah, budaya, dan politik di Barcelona. Salam. Barcelona ist eine Baustelle, immer. Barcelona führt nach dem heißen Sommer die gewohnte Baustellenroutine weiter. Die langfristigen Baustellen werden das Leben in den Straßen der Stadt über Jahre beeinträchtigen. Wie immer ist es natürlich der Sommer, Juli und August, wenn die Straßenarbeiten und Baustellen sich plötzlich vermehren. Ab jetzt wird auch die Calle Muntaner umgebaut werden. Dann die Balmes und die Urgell, die sind ja bereits im Umbau. La Vanguardia zählte letzte Woche die 10 wichtigsten Baustellen auf, die circa ein Jahr dauern werden. Da ist zuerst einmal die Gran Via, das ist der Ausbau der U-Bahn-Linie L8 zwischen Plaza España und Gracia. Dann Urgell, Bau der Haltestelle Hospital Klinik, das soll im Dezember 2025 beginnen. Urgell, U-Bahnhof, Ausbau der Haltestelle Francesc Macià, der L8 und so weiter und so weiter. Ich zähle sie nicht alle auf, sind sehr viele. Vielleicht noch zu erwähnen, die Rambla, wo die sogenannten Reurbanisationsarbeiten bis Februar 2027 geplant sind, wird es also weitergehen. Und die Avenida Meridiana zwischen Felipe Dos und Fabra i Puig, da gibt es die Bürgersteigsverbreiterung. Der Mittelstreifen wird mit viel Grün beglückt werden und es wird eine Radfahrspur geben. Das alles soll bis Frühjahr 2026 dauern. Barcelona Fun City Tourismuspark. Immer neue Rekordmeldungen kommen von der Tourismusfront. Allein im Juli, so berichtet das Statistische Amt INE, Instituto Nacional de Estadística, wuchs der Tourismusstrom nach 2 Jahren Wachstum noch einmal um 1,6% gegenüber dem Vorjahr. 172.000 zusätzliche Touristen sind noch einmal dazugekommen. Die Rede ist hier nur von ausländischen Touristen, wo Irland einen erstaunlichen Zuwachs zeigt mit ca. 50.000 Touristen, mehr als im Vorjahr. Selbst aus Russland kommen, so schätzt das INE, das Statistikinstitut, 87.000 Touristen mehr, was die Zahl russischer Touristen auf bis 1 Million erhöhte. Tod eines Agenten. Víctor Terradellas ist tot. Wer war Víctor Terradellas? Das war der Mann, der die internationalen Beziehungen der CDC gestaltet hatte, der fiktiven Puigdemont-Regierung, als der Abspaltungsprozess der katalanischen Independentistas in den Jahren zwischen 2015 und 2018 auf ihrem Höhepunkt war. Manche sprachen damals sogar von einer Art katalanischem Geheimdienst. Musik. gab eine polizeiliche Untersuchung gegen den am 31. August gestorbenen Terradeyas wegen seiner angeblichen Pläne, damals russische Truppen bzw. Söldner nach Katalonien zu holen, um den neu gegründeten katalanistischen Staat oder katalanischen Staat gegen Madrid zu verteidigen. Es gab damals Kontakte zu russischen Geheimdienstleuten, doch die Sache mit den Truppen wurde offenbar nie ernsthaft ins Auge gefasst. Es wurde darüber gesprochen. Der Mann starb an den Folgen eines Iktus. Ruhe seine Seele in Frieden im katalanischen Himmel. Thema Triebtäter in Barcelona. Der frühere Direktor des Radiosenders Catalunya Radio, ein Herr Saül Gordillo, hat sich durch das Eingeständnis von begangenen sexuellen Straftaten, Aggressionen an zwei Frauen, den Knast erspart. Ja, Sie haben richtig gehört, der Richter war wohl dermaßen entzückt, dass der Mann seine Verbrechen gestanden hat, dass er ihn nicht in den Knast schicken will. Sie gestehen und dann müssen Sie nicht in den Knast. Aufgrund dieser Eingeständnisse, zwei Mitarbeiterinnen des Senders sexuell angegriffen zu haben, hatte der Richter wohl Erbarmen mit dem Täter und setzte die Haftstrafe von 1,5 Jahren zur Bewährung aus. Der Kerl hat am selben Abend des Jahres 2022 zwei Mitarbeiterinnen der Sendung El Principal angegriffen. Für eine der Straftaten wurde Gordillo bereits zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. Auch muss Gordillo einer Redakteurin von El Principal eine Schadensersatzsumme von 30.000 Euro wegen moralischer Schäden zahlen. Alt und abgeschoben in der Fun City. Die Landesregierung Generalitat macht Druck auf die von ihr finanzierten oder kofinanzierten Altersheime hier in Katalonien. Das sind eine ganze Menge, damit diese ihre Ausstattungen den Standardanforderungen solcher Institutionen anpassen. Es geht darum, miserable Zustände in vielen Altersheimen zu beseitigen. Oder Mängel. Die Qualitätsnormen sind hier im Dekret 69/2020 festgelegt. Da es sich oft um komplexe und kostspielige Umbauten handelt, etwa Rampen oder Durchgänge, Fenster, wurde die Frist jetzt noch einmal verlängert. Die ursprüngliche Frist Oktober 2025 ist um 1 Jahr auf das nächste Jahr verlängert worden. Außerdem gewährt die Generalitat Kredite, dafür stehen 50 Millionen Euro zur Verfügung. In Katalonien existieren 965 Altersheime mit 61.013 Plätzen. Davon werden ca. 72%, das heißt 44.158 Plätze, subventioniert. Dann gibt es noch die 915 Tageszentren für alte Menschen mit 19.730 Plätzen. In Katalonien gibt es zudem 25.722 Plätze mit öffentlicher Finanzierung für behinderte Menschen, wie etwa Therapieeinrichtungen, Wohnzentren etc. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland 91.4 in deutscher Sprache bei Contrabanda FM in Barcelona. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bunkerstadt Barcelona. Die Bunker von San Andreu werden in diesem Herbst restauriert. Es handelt sich um einen Teil der Calle de la Riera de San Andreu, wo die Ausbaggerarbeiten beginnen. Es sollen die 1300 Bunker freigelegt werden, in denen sich die Menschen der Stadt während des Bürgerkriegs zwischen 1936 und 1939 geflüchtet hatten, als die italienische Luftwaffe für Franco die Stadt bombardierte. Hinzu kommt natürlich noch der archäologische Aspekt. Wo man in Barcelona auch gräbt und buddelt, es kommen immer archäologische Redukte zum Vorschein, was bestimmte Straßenbauarbeiten in die Länge zieht, je nachdem, auf was die Archäologen gerade dort stoßen. Überall liegt tausendjährige Geschichte im Boden. die dann auftaucht, etwa bei den Umbauarbeiten auf der Via Laietana vor ein paar Jahren oder während des Baus des Ave-Bahnhofs. Es gab Luftschutzbunker, die zwischen 30 bis zu 150 Menschen aufnehmen konnten. Von den insgesamt 1300 im Stadtgebiet registrierten Luftschutzbunkern wurden 30 im Bezirk San Andreo gegraben, wo die kriegswichtigen Fabriken lagen, die vornehmlich Ziel der faschistischen Luftwaffe waren. Einer dieser Bunker, der von La Torre de la Sagrera, ist seit Jahresanfang für das Publikum geöffnet und kann besichtigt werden. Kinostadt Barcelona. Das Kino Phenomena hat ab dem 15. September geschlossen. Doch keine Angst, es wird nicht aufgeben oder zumachen, nein, sondern es werden Umbauarbeiten beginnen, um dieses großartige Kino noch besser auszustatten, heißt es offiziell. Es soll also im Phenomena-Kino alles noch besser werden. Die Projektion der Filme zum Beispiel, der Klang des Sounds, die Bequemlichkeit und Sichtbarkeit der Filme sowieso. Das Phenomena hat ja bekanntlich den Carlo Lizzani-Preis Europa 2025 für das beste europäische Kino erhalten. Nach 10 Jahren Kinoerlebnis im Phenomena wollen wir unserem Publikum jetzt noch etwas mehr bieten. Und zwar ist jetzt der Moment, um das Kino zu revolutionieren. Das sagt Nacho Cerdà, der ist Gründer und Direktor des Phenomena-Kinos. Das Phenomena öffnete am 19. Dezember 2014 seine Tore als das, was es in den letzten Jahren war, nämlich als tägliches Kino. Es gab vorher bereits eine Art Spezialkino-Phenomena, das fast ausschließlich Klassiker vorführte, wie Der Weiße Hai, Gremlins, Alien etc. Thema katalanisches Labyrinth. Am vergangenen 2. September reiste der Präsident der Generalitat von Katalonien, Francesc Illa, nach Brüssel, um einen sogenannten Dialog mit dem dorthin geflohenen Ex-Präsidenten der Generalitat, Carles Puigdemont, zu führen, wie es offiziell heißt. Illa verleiht Puigdemont die symbolische Amnestie. In Brüssel, das titelt die Zeitung El Periodico am Tag danach. Das Thema Puigdemont ist nach wie vor heikel und mit dem gesamten Chaos, Hass und politischem Wirrwarr des sogenannten Prozess zwischen den Jahren 2015 bis 2018 behaftet, als der damalige Präsident die Abspaltung von Spanien feierlich deklarierte, sie sogleich aber wieder rief und dann untertauchte und ins Ausland floh. Jetzt geht es wohl nur noch darum, ob und wann Puigdemont nach Spanien zurückkehren kann, ohne befürchten zu müssen, sofort im Gefängnis zu landen. Das Treffen mit Francesc Illa fand ohne Presse und ohne nationale Symbole wie Wappen oder Fahnen statt. Auf dem Foto ist lediglich ein Gummibaum zu sehen. Glücksfall für Puigdemonts Partei Junts war es vor 2 Jahren, dass bei den Parlamentswahlen die Junts-Partei mit nur 7 Abgeordneten zum Zünglein an der Waage wurde, als es um die Regierungsmehrheit für den aktuellen Präsidenten, den Sozialisten Pedro Sánchez, ging. Das hat Puigdemont eine unverhoffte Machtposition beschert. Scheinehen in Barcelona. Nationalpolizei, Policía Nacional und Guardia Urbana haben in Barcelona eine Gruppe von 15 Personen verhaftet, die Scheinehen zwischen spanischen Staatsbürgern und Ausländern auf betrügerische Weise organisierten. Dabei wurden Dokumente gefälscht, getürkte Aufenthaltserlaubnisse präsentiert und das Zusammenleben von Paaren simuliert, in der Regel zwischen spanischen Frauen und ausländischen Männern. Aber Achtung, von Paaren, die sich weder kannten, noch von denen die Frauen überhaupt wussten, dass sie verheiratet waren, beziehungsweise wurden. Also, viele der Frauen, das ist neu, wussten nicht einmal von ihrer Ehe, weil ihnen zuvor die Ausweise gestohlen worden waren, mit denen die Betrüger ihre Scheinehen einfädelten. Bisher ist von 135 nachgewiesenen Fällen die Rede. Ja, das ist kurios. Einer Frau wird die Handtasche gestohlen, man hat ihren Ausweis und mit Hilfe dieser Papiere wird dann eine Scheinehe eingefädelt. Man findet einen Notar, man geht zu den entsprechenden Registern in der Stadt und irgendwann gibt es eine Ehe. Und viel Geld dafür natürlich. Buchkultur in Barcelona. Die Woche des katalanischen Buches, La Setmana del Llibre en Català, wird zwischen dem 19. und 28. September zum 43. Mal am Paseo de Lluís Companys stattfinden. Das große Fest der Lektüre, wie es offiziell heißt, La Gran Fiesta de la Lectura, wird mehr Raum, mehr Aussteller und ein Begleitprogramm mit über 300 Aktivitäten haben. Als Ziel wolle man die Zahl der Besucher auf über 100.000 anstreben. Rekord auch die Zahl der Aussteller, 312. 94 Stände bzw. Buden wird es geben, 8 mehr als im Vorjahr. Und die letzte Meldung bezieht sich auf die Diada, den katalanischen Nationalfeiertag. Der hat gestern am 11. September 2025 stattgefunden. Nur noch 45.000 Demonstrantinnen und Demonstranten nahmen an der diesjährigen Demo zum 11. September in Barcelona teil. Ein Tiefstand etwa im Vergleich zu 2017, 18, 19, wo es jeweils über 1 Million Teilnehmende gab. Gefordert wurde wie immer die Unabhängigkeit von Spanien und die üblichen Geschichten. Aber dieses Jahr auch der Schutz der katalanischen Sprache als einzige offizielle Schulsprache. Das stand im Vordergrund. Denn erst vor wenigen Tagen hatte der oberste Gerichtshof das Gesetz zur linguistischen Singularität des Katalanischen in den Schulen außer Kraft gesetzt. Und die Leute wehren sich jetzt dagegen, dass weniger auf Katalanisch und mehr auf Spanisch unterrichtet werden müsse. We'll be right back. Niemandsland. Jo, mittlerweile ist schon 21:30 durch. Wir sitzen immer noch hier gemütlich im Restaurante Cantonese, ein China-Lokal, das wirklich sehr wohlschmeckende Sachen hat. Wir haben ja einiges gegessen, so Sesambällchen und diese Dumplinge und so. Ganz toll. Bammel kommt jetzt mit einem weiteren Beitrag über den Film Amrun von Haak Boom. Also Haak Boom hat ihn geschrieben, Fatih Akin am Ende als Regisseur inszeniert. Rollkoffer und Mülleimer laufen dir vorbei. Also nochmal die Street Credibility hier in Barcelona. Wo fange ich an? Also als du mich getroffen hast, hast du gesehen, ich habe ein T-Shirt an von Nordsee ist Mordsee. Genau, da sieht man eine Gruppe von Leuten, junge Leute, die stehen da und gucken sehr böse in die Landschaft oder auf den Betrachter. Nordsee ist Mordsee, erklär mal. Zwei davon sind Uwe Bohm und Chingis Burger. Ach scheiße, jetzt habe ich den Namen verdammt. Egal, ihr wisst alle, wen ich meine. Chingis war damals der Adoptivsohn von Haak Boom. Uwe Boom ist, glaube ich, sein sag mal, natürlicher Sohn oder keine Ahnung. Beide spielen die Hauptrolle in einem Film, der heißt Nordsee ist Mordsee. Kultfilm in Hamburg seit den 70er Jahren. Es geht um zwei Jugendliche auf der Flucht. Und da sieht man schon, Haak Boom war so eine Art ständiger Begleiter, zumindest in den letzten Produktionen von Fatih Akin. Ich habe mir drei Filme rausgepickt. Chick, den finde ich ziemlich toll, den habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Ich habe mich vorbereitet, indem ich mir drei Filme von Fatih nochmal angeguckt habe, nämlich diesen Film Chick. Zwei Jugendliche flüchten, klauen ein Auto und ein klassisches Roadmovie eigentlich. Toller Film, toller Sommerfilm, immer noch, der ist von 2016. Ich fand ihn damals schon toll und ich finde ihn immer noch toll. Tolle Darsteller, die auf eine Reise gehen mit einem geklauten Lader, nicht mit einem anderen Auto, wie viele Leute schreiben. Und Uwe Bohm, der spielt den Vater von dem Sohn, also auch da ist so eine Connecte, aber vor allen Dingen natürlich in der Geschichte zu den beiden Jugendlichen, die in Nordsee ist Mordsee in den 70er Jahren ein Segelboot geklaut haben. Auch die Musik ist ziemlich gut, nicht von Udo Lindenberg übrigens, in diesem Film. Und es gibt so eine Direct Connection, sage ich mal. Dann sieht man Haak Boom in einem Film, der heißt Der goldene Handschuh. Ich kann den nicht so richtig allen Leuten ans Herz legen, obwohl ich den persönlich auf unangenehme Weise gut fand. Es geht um einen Serienmörder in den 70er Jahren in Hamburg. Genau. Darf ich dazu kurz einflechten? Ich habe den Trailer gesehen und habe direkt entschieden, den werde ich mir nie im Leben angucken. Ja, gute Entscheidung vielleicht. ich finde ja immer, man sollte alles gucken, aber wenn jemand keine Lust hat auf diesen Film und so wie Didi reagiert, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich habe mir ihn zweimal angeguckt. Es war eine große Herausforderung, sage ich mal. Einmal im Kino und jetzt neulich nochmal nachts allein zu Hause. Kettensägen, Massaker von Texas habe ich mir übrigens auch nur 10 Minuten angeguckt und habe es dann gelassen. Ich habe mich jahrelang mit Serienmörderfilmen beschäftigt und auch mit diesem Genre. Ich bin da vielleicht, hab da ein bisschen ein dickes Fell, sage ich mal, aber bei dem Film ist es schon so, dass man denkt, einerseits ist er natürlich bei mir von meiner damaligen Haustür gedreht worden, nämlich im Goldenen Handschuh am Hamburger Berg in St. Pauli. Die Kneipe gibt es übrigens immer noch. Und die haben diese Kneipe 1:1 nachgebaut. Die haben versucht, dieses Ambiente der 70er Jahre nachzustellen. Man kann vieles an dem Film kritisieren, ob das gelungen ist oder nicht, ob es einen übel aufstößt oder nicht. Aber Haak Boom sitzt halt in dieser Kneipe als Dauergast und trinkt immer so Oldesloher Doppelkorn. Und also auch da ist die Connection schon da. Und es gibt so Zitate aus anderen Hamburg-Filmen noch, unter anderem aus Rocker von Klaus Lemke. Und ich bleibe mal bei Haak Boom und der scheint den irgendwie so weiter begleitet zu haben. Natürlich ist Haag Boom in Hamburg eine feste Institution durch seine Arbeit als Filmprofessor und durch alles andere und vor allen Dingen natürlich durch seine Filme. Und Fatih hat da irgendwie so eine Zusammenarbeit angestrebt für einen neuen Film, der heißt Amrum. Amrum, eine Insel, haben wir schon gehabt. Keine Insel, sondern eine Hallig. Nordsee. Genau. Und auch da Nordsee ist Mordsee und so. Und ganz offensichtlich geht es um die Kindheit von Haag Boom nach dem Zweiten Weltkrieg. Um die Nazi-Geschichte seiner Familie. Ich will nicht zu viel verraten, aber es sieht nach einem richtig, richtig guten Historienfilm aus, der mit viel Liebe zum Detail inszeniert wurde. Ich sage bewusst, es sieht danach aus, weil ich habe den Film noch nicht gesehen. Der Film. Entschuldigung, darf ich mal kurz zwischenfragen? Ist das ein Spielfilm oder eine Dokumentation? Es ist ein Spielfilm. Die Hauptrollen spielen unter anderem Matthias Schweighöfer und Diane Kruger. Über die haben wir schon gesprochen, aufgrund von dem anderen Film von Haag Boom, den ich mir auch noch angeschaut habe. Der zu meinen Favoriten gehört, den lasse ich jetzt mal kurz weg, weil sonst sprengen wir hier den Rahmen. Nordseeinsel, Zweiter Weltkrieg, Kindheitsgeschichte von Haag Boom. Dabei sind Matthias Schweighöfer, Diane Kruger und Detlef Buck und viele andere gute Darsteller. Scheinbar ist der Film zumindest in einigen Dialogen auf der Insel in Friesisch gedreht, nicht in Plattdeutsch. Ich komme von der norddeutschen Westküste in Schleswig-Holstein und ich schnack auch in Baden-Platt. Und auch da habe ich wieder gesehen, so, da hat er ganz viel Liebe zum Detail irgendwie an den Tag gelegt. Der Film lief in Cannes. Und seine Premiere hat er beim Filmfest Hamburg. Ich habe mir die Website vom Hamburger Filmfest angeguckt, aber nicht rausgefunden, wann genau, was das Datum der Premiere ist. Finde ich ein bisschen schade. An dieser Stelle sei nochmal eine der Programmchefinnen, Katrin Kohlstede aus Hamburg gegrüßt, die da eine führende Rolle hat und ich aus meiner aktiven Kinozeit noch kenne. Und die bestimmt ein gutes Händchen dafür an die Hand legt, den Film in Hamburg adäquat zu präsentieren. Der Film wird auch in naher Zukunft auf jeden Fall hier in Barcelona zu sehen sein. Und es geht um eine Kindheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht um Nazi-Vergangenheit. Es sieht nach einer richtig großen, guten Produktion aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den Trailer bei YouTube anschauen. Ich will nicht zu viel verraten. Ich bin sehr neugierig auf den Film. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich zur Premiere nach Hamburg fahren könnte, beim Filmfest Hamburg. Und in Deutschland startet er am 9. Oktober. Und ich glaube, Fatih Akin hat da nochmal ein richtiges Kunststück hingelegt. Ist meine Vermutung, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Ein großes deutsches Kino nochmal im Ausland zu produzieren. Und ich glaube, ich würde ganz gerne nochmal so ganz kurz einen großen Schritt zurück machen, wenn ich Leute hier in Barcelona frage, nach welchen Film kennst du von Fatih Akin? Das habe ich in den letzten Tagen mehrmals gemacht. Ein deutsch-katalanischer Freund von mir hat Over the Bridge sofort genannt, also dieser Musikfilm von ihm. Dann wird eben Contra el Pared. Es geht da um die Brücke über den Bosporus, ne? Und die Musiken der zwei Kontinentenstadt Istanbul. Contra el Pared wird natürlich immer genannt und wir haben über diesen Film... Contra la Pared, gegen die Wand, von Fatih Akin natürlich. Über diesen Film mit Diane Kruger gesprochen, die ziemlich gut waren. Aus dem Nichts heißt er. Also die NSU-Verbrechen aufgearbeitet in einer semi-fiktionären, semi-realen Geschichte, der sehr an die Haut geht. Also ich fand den eigentlich viel anstrengender zu gucken als den goldenen Handschuh über diesen Serienmörder, weil mich dieser Film viel mehr betroffen hat und vor allen Dingen Diane Kruger in diesem Film so unglaublich gut ist. Also auch da hat er 2017 gutes Handwerk geliefert und er wurde damals in Deutschland sehr stark dafür kritisiert. Auch für diesen The Cut, diesen Film über Armenien, gab es sehr viel Kritik und wenn man das so rückblickend betrachtet, was ich gemacht habe, und da empfehle ich unseren Hörern und Hörerinnen nochmal den Blick auf Film in, weil da sind mehrere Filme von ihm zu sehen, die bereits genannten, dann könnt ihr es gerne machen. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf Amrum und Ich möchte, glaube ich, ganz gerne noch eine kleine Anekdote erzählen aus meinem Leben mit ihm als Künstler, wenn ich das darf. Ja, dann los. Hier ist der Moment und die Gelegenheit. Ich habe am Anfang diese Mitternachtsschiene bei uns im 3001-Kino erwähnt. Und wir haben immer diese, damals hieß es Kung-Fu-Filme gezeigt, also asiatische Karate-Filme, ganz viel Hongkong-Zeug, Tsui Hark, John Woo aus den 80er Jahren, aber vor allen Dingen auch Chang Che und Bruce Lee-Filme aus den 70er Jahren. Und Fatih Akin ist da irgendwie regelmäßig bei uns in diesem Nachtprogramm aufgelaufen. Nicht oft, aber er kam ab und zu und hat dann immer so ganz bescheiden einfach ein Kinoticket gekauft, egal ob er mit seiner Entourage und seiner Mannschaft da ankam oder alleine. Und auch gar nicht so ein Geschiss gemacht, wie man das von anderen Hamburger Regisseuren kannte. So, ich bin jetzt der Regisseur XY und geben Sie mir mal 2 Gläser Wein und 2 Karten. Und dann so, hat einfach normal seine Eintrittskarte bezahlt und mit seinen Leuten dann diese Filme geguckt. Und die ganz offensichtlich auch sehr genossen, weil scheinbar, oder weiß ich ziemlich sicher, war er großer Fan. Warum weiß ich das? Weil irgendwann gab es mal so ein Event von der Filmförderung Hamburg. Wie immer, kaltes Buffet, Preisverleihung, blödes Gerede, viel Geschwätz, Langeweile. Ich stand so draußen und dachte so, okay, ich mir jetzt noch einen Schnaps holen oder ein Bier oder hau ich jetzt ab oder was mache ich hier und so. Und habe mir einen Joint gedreht und stand so draußen vor der Tür und mein Bier und die Tüte in der Hand. Und da kommt dieser Typ an und sagt so, ey Digga, bist du nicht dieser Typ da vom 3001-Kino, der immer da diese Kung-Fu-Filme zeigt? Und ich so, ja, also ich bin einer von denen, aber stimmt. Ich habe mir gerade eine gedreht, willst du mitrauchen und so. Und dann haben wir uns, glaube ich, an dem Abend aus Langeweile, ihm ging es genauso, keine Ahnung, 2 Stunden lang über diese Filme unterhalten. Und er kannte wirklich jeden Film. Chang Che, Bruce Lee, also die richtig guten Arthouse-Action-Klassiker aus Fernost. Und die hat er auch teilweise entweder bei uns gesehen oder wir haben uns dann darüber unterhalten, wo hast du den Film gesehen? Da gab es noch eine VHS-Kassette von Splendid Video oder keine Ahnung so. Und das war ziemlich spannend, sich mit dem nochmal auszutauschen. Und wenn ich ihn dann so die Jahre danach mal wieder auf der Straße getroffen habe, obwohl er so erfolgreich war, hat er mal so, ey Digga, alles klar und so, auf der Straße. Kein großes Aufriss, aber er hat mich irgendwie so als Filmvorführer und als Künstler oder als was auch immer, als Nachbar anerkannt. Und auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, so. Und ich finde, es sein muss. Wir haben ja über Street Credibility geredet und ich will jetzt hier kein großes Fass aufmachen, aber Fatih Akin hat die, meiner Meinung nach. Und da hat er schwer für gekämpft, auf internationalem Filmniveau. Meine persönliche Anerkennung hat er auf jeden Fall. Vielleicht kann ich damit abschließen. Aus Barcelona an diesem Spätsommerabend hier, mittlerweile kurz vor 10. Es ist wirklich ein schöner, angenehmer Abend. Eine leichte Brise streicht hier durch die Gasse. Wir sitzen, Bamon und ich, vor dem Restaurant Cantones. Lassen es uns gut gehen. Ich glaube, wir trinken das letzte Bier noch aus. Wir trinken das letzte Bier und dann feiern wir den Abschied. Super, Bammel, vielen Dank, dass du heute im Niemandsland warst. Niemandsland ist überall. Das heißt ja auch Terra de Ningú auf Katalanisch, Terra de Nadie. Wir leben im Niemandsland und gehören ja zu keiner Front. Wir leben in dieser schwierigen Zone zwischen den Fronten. Und das Einzige, was wir wollen, ist Frieden für die Welt und Druschba, Frieden unter den Völkern. Gute Filme vor allen Dingen. Und gutes Kino. Jo, Bammel, tschüss dann, bis zum nächsten Niemandsland. Vielen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr mir gut zugehört habt. Und ich glaube, es war ein bisschen spannend und auch ein bisschen lustig, oder? Jo, agur, tschüss. Tja, und nicht vergessen, die Menschheit wird nur dann überleben, wenn es ihr gelingt, die Reichtümer dieser Welt gerecht zu verteilen. Sowohl die Reichtümer, die die Erde gibt, als auch die Reichtümer, die die Milliardäre angehäuft haben. In diesem Sinne, fordern wir einen ganz neuen Sozialismus. Tschüss, Agur. Thank you.